Am 11. Juni gab es im Stadion Hamong eine Eröffnungsfeier für den Sportwettbewerb um den Preis Sungun-Fackel. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Sportler, Werktätigen, Jugendlichen und Studenten in der Stadt Hamong. Nach der Eröffnungsfeier fand das Herrenfußballspiel zwischen den Bezirken Südhamgyong und Sagang statt. Bei diesmaligen Wettbewerb, der in Hamong, Pyeongsong, Sariwon und weiteren stattfindet, werden die Spiele in mehr als 10 Sportarten wie Fußball, Basketball, Volleyball und Tischtennis ausgetragen.